10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Hallo bei Radio A. Heute ist der 14.07. und wenn das nicht der Fall ist, hört ihr eine Wiederholung. Wir haben mal wieder spannende Themen für euch und zwar widmen wir uns dem Thema Solidarity Networks, ein politisches Organisierungskonzept angelehnt an das transformative Organizing, das sich der gute Eric Mann überlegt hat. Den Beitrag hört ihr als nächstes. Außerdem wird es noch einiges zum neu geplanten Polizeigesetz in Baden-Württemberg geben. Da gab es gestern eine Demo und dazu ausführlich dann im Anschluss. In Sturgott. Genau. Und natürlich gibt es noch Termine. Also viel Spaß damit. Herzlich willkommen auf Querfunk 104,8 MHz oder unter querfunk.de im Livestream. Ich hab mich oft gefragt, was soll ich machen, wenn ich groß bin? Was soll ich machen, wenn ich groß bin? Was mach ich dann mit meiner Zeit? Ich dachte mir, Hartz IV, ich leb dann halt auf Stütze. Bin ja zu nix nütze. Doch dann kam mir eine Idee. Wenn ich groß bin, werd ich klein, krimineller, vor den Bullen wegrennen. Doch die Bullen sind schneller. Bin jetzt dabei, umzusetzen, ohne mich zu hetzen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich sammle Polizeiregisterträge, Geldstrafen beträge, Sozialstunden belege. Das wäre doch gelacht. Klein Krimineller vor den Bullen wegrennen, doch die Bullen sind schneller. Schon bald bin ich in der ganzen Welt bekannt, lebe in einem Wohnmobil auf Kosten vom Amt. Während andere der Arbeit hinterherfahren, brauch ich nur im Gegenverkehr fahren, dein Bus keine Arbeit mehr gibt. Wenn ich groß bin, werd ich klein Krimineller vor den Bullen wegrennen, doch die Bullen sind schneller. Wenn ich groß bin, werd ich ein Mann von Welt, so hab ich mir das schon mein ganzes Leben vorgestellt. Sozialstunden, Geldstrafe, Knast sind mir egal. Ich leb mein Leben lieber illegal. We'll be right back. offen sein. Jeden Tag besoffen sein. Jeden Tag. Knast, knast, knast, knast, knast. Ich gehe in den Knast, knast, knast, knast, knast. Ich gehe in den Knast, knast, knast, knast, knast. Ich gehe in den Knast. Ihr wisst ja nicht, was ihr verpasst. Sitz schon bald hinter schwedischen Gardinen. Ich werd's ja wohl verdienen. Hab schließlich viel dafür getan. Ich fress da nur veganes Essen. Alles andere kannst du vergessen. Ein Fleisch ist nur mein Mord. Und mein Lieblingsbier ist Hansa Export. Wenn ich groß bin, werde ich Kleinkrimineller vor den Bullen wegrennen. Doch die Bullen sind schneller. Wenn ich groß bin, werde ich ein Mann von Welt. So hab ich mir das schon mein ganzes Leben vorgestellt. Ich bin ein Startup-Unternehmer, eine Ich-AG. Und Co-Partner, GmbH und Co-KG. Wenn ich groß bin, nun hört ihr einen Vortrag, der aufgezeichnet wurde am 13.06.2019 im Jubitz Café. Die libertäre Gruppe Karlsruhe veranstaltete in Kooperation mit dem Jubitz Café die Veranstaltung Solidarische Netzwerke oder Solidarity Networks. Eine Kurzvorstellung und ein Anstoß zur Diskussion. Die Veranstaltung ging insgesamt etwa 1,5 Stunden, begann mit einem 20-minütigen Input und anschließender Diskussion. Den Input habe ich für euch zusammengeschnitten und den könnt ihr euch jetzt anhören. Zwischendurch kommt ein bisschen Musik und zwar das Lied Solidarität von Tonsteine Scherben. Es kommt der inoffizielle Hymnensong der Occupy Berlin Bewegung, der schon ein paar Jahre mittlerweile auch auf dem Buckel hat, der den Titel trägt Assemblea Worldwide, und von Quetschen Power, der Rattenska, der sich ja auch bezieht auf solidarisches Verhalten, zum Beispiel gegenüber obdachlosen Menschen, oder einfach ein bisschen die Idee von solidarischem Verhalten nochmal aufzeigen kann, wenn man sich auf den Text einlassen will, ansonsten einfach ein bisschen berieseln lassen. Die Idee Solidarity Networks kommt aus den USA, das alles kommt aber auch gleich im Input. Wir werden in nächster Zeit nochmal genauer darauf eingehen. Ganz kurz fällt mal der Begriff Organizer, und das bezieht sich wiederum auf ein Buch von Eric Mann. Eric Mann hat die Theorie entwickelt, ist ein Bürgerrechtler, Umweltorganisator, Arbeits- und Antikriegsaktivist und hat ein Buch geschrieben, das da heißt Transformatives Organizing. Und damit hat er ein politisches Konzept vorgestellt, das zumindest in Europa noch ganz wenig bekannt ist. Ein Ansatz sind eben die sogenannten Solidarity Networks. Und sobald ich das Buch oder wir das Buch gelesen haben, werden wir auf jeden Fall auf das Transformative Organizing zurückkommen und das auch noch weiter vorstellen. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr bald Ansätze aus dem transformativen Organizing in Karlsruhe zum Beispiel in einem Solidarity Network oder einfach auf Demos oder auf der Straße wiederfinden. Die Idee ganz grob heißt auf jeden Fall, raus aus der Bubble, hin zu den Leuten, bilden, agitieren, organisieren und nicht agitieren, agitieren, agitieren und immer glauben, Recht zu haben. Ein radikales Konzept gegen Politik der dritten Person und ein Konzept, das uns eigentlich recht gut gefällt. Wie gesagt, über das transformative Organizing werdet ihr mit Sicherheit noch mehr hören. Das Buch ist von Eric Mann und zum Beispiel in der Stephanus Buchhandlung bestellbar. Jetzt viel Spaß mit dem Input zu solidarischen Netzwerken, angelehnt an die Idee des transformativen Organizings und die Idee der Gründung des Solidarity Networks. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich riesig, wenn jemand auf die Idee kommen würde, einfach ein Solidarity Network zu gründen. Check das ab! Wagenbogen, bunte Häuser, Wohnprojekte, es sind so viele nicht mehr da. Frauen leben auf der Straße, Männer leben auf der Straße, Kinder leben auf der Straße, so wie es schon immer war. Doch wir werden hier nicht jammern, kein Gebettel an die Macht, es beginnt immer von vorne, lass uns tanzen. Die Straßen gehören uns, wir lassen uns hier nicht verjagen. Die Blumenkübel, Giebige und die Parkanlagen, die Straßen und die Plätze gehören in Rattenhand. Wir sind der letzte Dreck in einem aufgeräumten Land. Frau Lieselotte Meier aus der Rosenstraße 8 hat einen Spaziergang durch den kleinen Park gemacht. Da trifft sie Kurt und Hans und Adelheid. Es ist 12 Uhr mittags und die sind schon wieder breit. Frau Meier sagt, ich hab euch etwas Kuchen mitgebracht. Darauf hat Hans besoffen, aber herzlich gelacht. Für die meisten sind wir Müll, das wär so das Niveau. Sie behandeln uns wie Ratten und sie nennen uns auch schon so. Na und sagt da Frau Meier, dann sind wir eben Ratten. Ich kann mich noch erinnern, als wir eben Empower hatten. Organisation, sagt sie zu Hans, gehört dazu. Obwohl ich keine Ratte kenne, die so viel säuft wie du. Die Straßen gehören uns, wir lassen uns hier nicht verjagen. Die Blumenkübel, Gehwege und die Parkanlagen. Die Straßen und die Plätze gehören in Rattenhand. Wir sind der letzte Dreck in einem aufgeräumten Land. Dass diese Idee, was ist das überhaupt, Solidarity Network, so ein bisschen bekannter wird. Wir mussten dann auch feststellen, dass es in der Freiburger außerparlamentarischen Linken eigentlich kein Bedürfnis nach so einem Konzept oder so einer Art von Arbeit gibt. Warum wir uns überhaupt damit beschäftigt haben, war, dass in einem kleinen Segment der außerparlamentarischen Linken seit längerem so eine Strategiediskussion läuft, weil man einerseits gemerkt hat, dass die klassisch autonome Politik nicht mehr tragfähig ist und nicht erfolgreich. Dass diese postautonomen Ansätze, wie es ums ganze Bündnis oder die interventionistische Linke, dass die mit ihrer groß angelegten Kampagnenpolitik auch keinen realen Einfluss oder Gegenmacht aufbauen können. Und spätestens mit der Krise 2007, 8, 9 war dann das Drängen aus anderen Ländern so ein bisschen, ja, warum geht bei euch in Deutschland nichts? Weil Deutschland so ein bisschen der Haupt Profiteur dieser Krise war und die europäischen Staaten, vor allem die südeuropäischen Staaten, relativ kaputt exportiert hat. Ihr müsst was machen. Es gab dann hier diesen Versuch mit Blockupy, wahrscheinlich so ein bisschen das bekannteste, oder M31 war so eine groß angelegte Demonstration, was aber alles so Events waren. Man konnte nicht einen wirklichen Widerstand gegen diese Austeritätspolitik aufbauen. Und dann wurde sich überlegt, ne, an was liegt das? Und ein Punkt war so ein bisschen der außerparlamentarischen Linken, der Mangel an einer Massenorientierung, einer Massenbasis. Es gibt eine kleine Szene von relativ vielen Grüppchen und Gruppen und Zusammenhängen, aber es gibt keine wirkliche Bewegung, die von einem größeren Teil der Bevölkerung unterstützt oder getragen wird. Und dann wurde geguckt, wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Gibt es da irgendwie Konzepte, um so ein Problem anzugehen? Fündig wurde man dann in den USA, wo die Industrial Workers of the World, das ist so eine kleinere US-Basisgewerkschaft, mit so Organizing-Methoden experimentiert hat und Teile dieser Gewerkschaft gesagt haben, wir wollen das nicht nur in einem betrieblichen Kontext, sondern auch in unserem Stadtteil anwenden, solche Organizing-Methoden. Und daraus kam oder wurde dann entwickelt diese Solidarity Network Idee. Es hat dann in Seattle angefangen und wurde dann in anderen Städten auch versucht aufzubauen. Lief auch ganz gut, bis die Occupy-Proteste kamen, wo viele Aktivistinnen dann gesagt haben, wir machen jetzt keine Solidarity Networks mehr, sondern wir engagieren uns in diesen Occupy-Protesten. Weil man plötzlich so eine Art von kleiner Massenbewegung in den USA hatte, was für die US-amerikanische Linke so eine neue Erfahrung war. Genau, aber zurück zu den Solidarity Networks. Was ist das eigentlich oder was sollte man darunter verstehen? Also Solidarity Networks bezeichnen offene Gruppen. Es ist ganz wichtig, dass diese Gruppen wirklich komplett offen sind. Das heißt auch ideologisch offen. Das sind erstmal Gruppen von Leuten, die gemeinsam Probleme lösen wollen. Der ideologische Hintergrund spielt erstmal eine zweitrangige Rolle. Und die Idee ist, dass diese Gruppen konkrete Probleme angehen, zum Beispiel ein ausstehender Lohn oder eine Mietkaution, die nicht zurückgezahlt wurde, nachdem man ausgezogen ist, und die kollektiv versucht werden zu lösen. Was das heißt, komme ich später noch dazu. Die Idee dahinter ist, dass sich eine politische Praxis nicht, wie man das aus autonomen oder postautonomen Gruppen kennt, anhand gemeinsamer Überzeugungen entwickelt. Also wir wollen keine Abschiebung, deswegen machen wir eine Kampagne gegen Abschiebungen oder so irgendwas. Sondern die politische Praxis soll sich aufgrund von Alltagsproblemen der Leute selbst entwickeln. Das heißt, ich bin betroffen von davon, dass ich mein Lohn nicht ausgezahlt wurde, dass ich im Lohn geprellt wurde. Andere Leute haben andere Probleme. Wir sitzen uns zusammen und versuchen, die Probleme von uns Einzelnen gemeinsam zu lösen. Das sind wirklich so ganz kleine, konkrete Sachen. Und es geht nicht um das große Ganze. Erstmal zu der Anfang. Genau, was ich schon gesagt habe, ein Ausgangspunkt der Organisierung ist nicht, dass ich Anarchist bin, du bist auch Anarchistin, wir machen eine anarchistische Gruppe. Sondern der Punkt ist, dass wir Lohnabhängige sind oder Mieter oder Mieterin und deswegen schließen wir uns zusammen. Die Zielsetzung von diesen solidarischen Netzwerken oder die allererste Zielsetzung ist, dass man Kämpfe führen will. Das ist schon schwierig genug, da werden wir später vielleicht noch eine Diskussion darauf zu sprechen kommen. Und aber, dass man Kämpfe gewinnen will. Das ist ein zentraler Aspekt dieser ganzen Sache. Weil die Idee kommt aus diesem basisgewerkschaftlichen Kontext. Wenn man Kämpfe verliert, wirkt es demoralisierend und die Organisation wird auseinanderbrechen, früher oder später. Nur so hartgesottene Aktivisten bleiben eigentlich zurück. Wenn wir aber Kämpfe gewinnen, ist es positiv für unsere Organisation und wir können auch auf positive Erfahrungen zeigen, wenn wir mit Leuten sprechen. Wir können positive Beispiele den Leuten geben. Das ermuntert Leute, eher an Kämpfen teilzuhaben. Und diese Solidarity Networks wollen eben auch keine reine wir lösen euer Problem, also keine Dienstleister im Endeffekt darstellen, sondern setzen darauf, dass die Leute, die sich diesem Netzwerk anschließen, um ihr Problem zu lösen, auch selbst bei dieser Lösung mithelfen. Ich komme nachher nochmal, wenn man ganz genau anguckt, wie funktioniert das, so eine Kampagne von so einem Solidarity Network oder so eine einzelne Aktion, werde ich das nochmal ein bisschen genauer erklären. Generell soll Klassenbewusstsein ausgebildet werden. Da ist aber so ein bisschen eine Leerstelle in diesem Konzept, weil die Idee ist, über die Kämpfe bildet sich Klassenbewusstsein heraus, was in der Praxis nie stimmt. Dieser Aspekt von politischer Bildung ist so ein bisschen unterbelichtet, wo aber Initiativen auch schon darauf reagiert haben, indem sie zum Beispiel so Bildungsabende einführen, wo über bestimmte Themen einfach mal diskutiert wird, abseits von einer konkreten Aktion oder Kampagne. Was auch für linke Gruppen nicht ganz verständlich ist in Deutschland, die Gruppe soll wachsen. Das ist explizites Ziel. Man will immer mehr werden. Und wenn man zu viele wird, dann guckt man, dass man ein neues Solidarity Network gründet. Das wollen zwar auch autonome Gruppen eigentlich, aber aufgrund diverser Mechanismen klappt das oft nie. Und man ist immer so ein bisschen in der Selbsterhaltung. Ich glaube, das kennen alle Leute aus allen Strukturen, zumindest aus dem Milieu, wo ich komme, dass diese Gruppen zwar manchmal wachsen, dann immer 20 Leute Maximum, aber irgendwann ist man so eine Grenze erreicht, dann hält sich die Gruppe auf diesem Niveau. Und hier wird versucht, aktiv zu wachsen mit verschiedenen Methoden. Ziel soll eben sein, am Ende keine politische Gruppe mehr zu haben. sondern ein Netzwerk, was ein Stadtviertel abdeckt zum Beispiel. Eben, und in diesem Netzwerk ist da Unterstützungsleistungen laufen. Genau. Und langfristig ist eben das Ziel, jetzt wieder mit linken Begriffen, dass man eine Kultur der gegenseitigen Hilfe im Stadtviertel zum Beispiel aufbaut, dass die Leute sich unterstützen und im Endeffekt eine proletarische Gegenmacht etabliert, die konkret mit Vermietern oder Arbeitgebern aufnehmen kann. Was sind die Voraussetzungen, um so ein Solidarity Network zu etablieren? Es ist oft so, dass man gerne loslegen würde und irgendwelche Sachen machen. Das ist auch so ein Grundkonzept, glaube ich, von autonomer Politik, was auch was sehr Befreiendes haben kann und auch Jugendliche gut politisieren kann. Hier ist aber die Idee, dass man diese Kämpfe unbedingt gewinnen will, die man führt. Und deswegen braucht es gewisse Voraussetzungen, um überhaupt anfangen können zu kämpfen. Und zwar hier als zuverlässige Kerngruppe beschrieben. Es braucht Leute, die Erfahrung haben, die wissen, wie man eine Kampagne aufzieht, wie man gewisse Aktionsformen durchführt, die gut mit Leuten sprechen können oder gut Leuten zuhören können, die auch schon ein bisschen Kontakte haben zu anderen Organisationen oder wissen, wie man zum Beispiel einen guten Flyer drucken kann und solche Sachen. Und ohne diese Basisgruppe von erfahrenen Aktivisten oder, wenn man in anderen Sprachen so Kader, wird es nicht funktionieren, weil die der Kern dieser Organisation bilden. Weil Leute, die dazustößen, sind am Anfang erstmal politisch oft sehr unerfahren und die müssen erst diese Werkzeuge sich aneignen, was so ein längerer Prozess ist. Aber um eine erfolgreiche Kampagne oder einen Kampf zu machen, braucht man schon Wissen innerhalb der Gruppe. Und deswegen braucht man diesen zuverlässigen Kern, ohne das geht es einfach nicht. Dann die Fähigkeit, 15 bis 20 Menschen zu mobilisieren für Aktionen. Jetzt würde man sagen, okay, 15 bis 20 Menschen ist nicht zu viel. Diese Mobilisierungen müssen spontan sein. Das heißt, meistens funktioniert es über Telefonketten dann in diesem Konzept. Man telefoniert rum und sagt, morgen ist die und die Aktion, wir machen das und das. Und um da 15, 20 Leute zusammenzubekommen, muss man eigentlich 50 Leute auf dieser Telefonliste haben. Und das ist auch nicht, weil die Leute irgendwie unfähig sind oder keinen Bock haben, sondern weil einfach Arbeit, irgendwie Kinder, Familie, einfach keine Zeit oft bei vielen Leuten da ist. Deswegen braucht man einen sehr großen Sympathisantenkreis, um auf diese 15 Leute für die Aktionen zu kommen. Gut ist natürlich auch, dass man einen zugänglichen Ort hat, so eine Art Büro oder ein Café, irgendwas, wo man so eine Base hat als Anlaufpunkt für diese Treffen von diesem Netzwerk. Und dass Leute, die von diesem Netzwerk hören, das auch mit einem festen Ort verbinden können, also einem physischen Ort. Dann so ein bisschen banalere Sachen, auch ein Telefon, eine Webseite, eine E-Mail-Adresse und Werbematerialien. Genau. Wie läuft es eigentlich sowas ab? Also so ein Kampf oder so ein Ding, wie kann man sich das vorstellen? Als erstes macht diese Kerngruppe, die ersten paar Monate wird sie nur Werbung machen. Das heißt, man hängt irgendwelche Poster auf oder spricht Leute im Stadtviertel an, macht eine Umfrage zu irgendeinem Thema, macht sich bekannt. In Seattle hat es, in der Broschüre glaube ich, schreiben sie 2-3 Monate gedauert, bis sie ihren ersten Kampf führen konnten. Davor haben sie einfach stur plakatiert an Bushaltestellen, in der Nähe von irgendwelchen Arbeitsstätten, in Wohnvierteln, überall. Die Plakate waren schnell wieder ab, aber sie haben immer weiter plakatiert. Dann erfolgt eine Kontaktaufnahme, meistens von einer Person, die ein Problem hat. Zum Beispiel, dass ihm den Lohn geprellt wurde. Meistens, oder so schlagen sie es vor, das Beste ist, wenn man ein Telefon hat mit Anrufbeantworter, weil E-Mail können wir zwar alle, wahrscheinlich, aber viele Menschen im mittleren Alter sind doch immer noch unsicher mit solchen Techniksachen. Und Telefon, das weiß jeder, wie es funktioniert. Anrufbeantworter einfach, den kann man dann, keine Ahnung, alle 2-3 Tage mal abhören. Und da kommt dieser Kontakt. Dann gibt es ein Vorabtreffen. Das hat den Sinn, dass man nicht will, dass die neue Person gleich in diese Gruppensituation kommt, weil das Problem ist, man bespricht dann dieses Anliegen. Und wenn man entscheidet, dass dieses Anliegen nicht lösbar ist, weil es einfach zu groß ist zum Beispiel oder zu kompliziert, und dann der Person das sagt, innerhalb dieser Gruppensituation, dann ist die Person übel scheiße, und auch für die Gruppen, für die Gruppe auch nicht so positiv, weil man eben kein positives Gefühl erzeugt. Deswegen gibt es ein Vorabtreffen, da wird erstmal abgecheckt, okay, was will die Person eigentlich? Also man hört vor allem zu. Und dann wird sich überlegt oder wird gesagt, okay, wir haben dein Problem verstanden. Es gibt die Möglichkeit, dass wir das vielleicht zusammen angehen. Aber die Voraussetzung ist, dass du dich aktiv beteiligst in dieser Lösung des Problems. Also, dass du aktiv sagst, okay, du willst diesen geprellten Lohn haben, also musst du dich mit uns engagieren, dass du den wieder zurückbekommst von deinem Chef oder Ex-Chef. Unser Ziel. Alles, was uns Hier ist auch dieses Agitieren, Bilden, Organisieren, das ist so diese Organizer-Grundformel. Das heißt vor allem erstmal zuhören, was das Problem ist. Das ist das Agitieren. Das Bilden heißt dann zu sagen, okay, man kann das Problem lösen. Und das Organisieren ist, man kann das lösen, indem man zum Beispiel zu unserem Treffen kommt. Dann wird dieses Anliegen im Treffen besprochen, aber jetzt erstmal ohne die Person, die das Anliegen vorbringt. Und da muss man ehrlich sein und gucken, können wir dieses Problem lösen? Ist das machbar? Wenn der Lohn zum Beispiel aussteht, würde ich sagen, das ist ein machbares Ding, weil gesetzlich steht es der Arbeiterin zum Beispiel zu, der ausstehende Lohn. Das ist was, was wir irgendwie reinholen können. Ganz zur Not, aber wenn man das eigentlich nie will, juristisch. Dann überlegt man sich, wie können wir diesen Kampf führen. Also man erarbeitet eine Strategie. Da hat man einen ganz gewissen Satz an Methoden, die man anwenden kann, wo ich später noch ein paar erklären werde. Und dann stellt man so eine Liste auf, was machen wir als Erstes, was machen wir als Zweites, was machen wir als Drittes und so weiter. Und mit diesem fertigen Plan geht man dann zu der Person, die angefragt hat und stellt diesen Plan vor und sagt nochmal, okay, wir können das so und so machen, aber nur, wenn du dabei bist und mitmachst aktiv. Genau. Wenn sie sich dann entscheidet dazu mitzumachen, dann wird eben diese Kampagne gestartet. Also Kampagne jetzt nicht als irgendwie was Großes, sondern mit dem konkreten Ziel, wir wollen diesen ausstehenden Lohn für Person XY wieder eintreiben. Das ist unser Ziel. Und am Anfang steht eigentlich immer, dass man die Forderung schriftlich übergibt, so ein Go-In, wenn es möglich ist. Manchmal geht es auch nicht, muss man einen Brief zum Beispiel versenden per Post oder so. Bei dem Go-In ist es wichtiger, dass die betroffene Person hingeht und dem Chef zum Beispiel in dem Fall einen Brief gibt, wo drauf steht, bitte zahlen Sie mir meinen ausstehenden Lohn wieder, mit freundlichen Grüßen XY. Macht es aber nicht alleine die Person, sondern die ganze Gruppe oder halt 10 bis 15 Leute kommen mit. Das zeigt nämlich der Gegenseite A, die Person ist nicht alleine, sondern es gibt Leute, die hinter der Person stehen. Und es wird nicht so einfach, die Leute loszuwerden. Dann arbeitet man diesen Aktionsplan so ein bisschen durch. Wichtig ist, dass man am Anfang sehr deeskalative Aktionen wählt und immer guckt, ob die Gegenseite einknickt und dann immer steigert. Man muss immer Raum nach oben haben. Und am Ende, optimal, gewinnt man eben den Kampf. Hier jetzt mal so eine kleine Liste an möglichen Aktionen. Das ist für, es gibt nicht nur Demo als klassische linke Aktionsform, sondern ganz viel, ich werde jetzt nicht alles durchgehen, aber vielleicht so interessante Sachen, wo viel, also es schon eher eskalativ ist, ist Besuch in der Nachbarschaft, dass man rausfindet zum Beispiel, wo wohnt der Chef und dann klingelt man mal bei den Nachbarn und erzählt, ja, wissen Sie, dass Herr XY hier wohnt und der tut seinen Arbeitern den Lohn nicht zahlen, obwohl das denen rechtlich zusteht. Das erzeugt für den Chef ein sehr unangenehmes Gefühl, dass er in der Nachbarschaft darauf vielleicht sogar angesprochen wird und erhöht seine Bereitschaft, auf die Forderungen einzugehen. Dann sind so klassische Sachen wie Plakataktionen, Flugblätter verteilen, Kundgebungen, da, vor allem vor Restaurants zum Beispiel macht das Sinn, wo man die Kundschaft aufklärt. Also so Picket Lines, mehr oder weniger so kleine, nicht Streikpost, man kann es streikisch, aber so ähnlich. Mieterinbefragung, man befragt die Mieter im selben Haus, ob sie dasselbe Problem haben wie Mieter XY, was meistens dann auch der Fall ist und erhöht so den Druck. Dann Besuch am Arbeitsplatz ist schon sehr eskalativ. Man geht dahin, wo der Mensch arbeitet, zum Beispiel ein Vermieter, und am Arbeitsplatz und sagt einfach mal Hallo und klärt die Kollegen und Kolleginnen auf. Das ist sehr unangenehm für die Person. Der Stadtrat kann ein Ort sein, wo man den Konflikt hintreibt. Manchmal bei Restaurants zum Beispiel schlechte Online-Bewertungen. Alles, was irgendwie der Gegenseite Schaden zufügt, kann nützlich sein. Man muss da ein bisschen kreativ aussehen. Auch hier nochmal so ein Mini-Aufbau der Organisation. Es braucht eben diese Kerngruppe und eine Unterstützerinnengruppe, die viel, viel größer ist als die Kerngruppe. Aber es gibt immer eine Fluktuation zwischen Kerngruppen und Unterstützerinnengruppe. Es werden immer Leute die Kerngruppe verlassen, dafür werden neue Leute aus der Unterstützerinnengruppe in die Kerngruppe kommen und umgekehrt. Und das ganze Ding funktioniert eben über Telefonketten, dass man eine Person muss zwei andere Personen anrufen und so weiter. und dadurch wird mobilisiert. Weil man braucht immer, zum Meischenaktion braucht man irgendwie 15 bis 20 Leute und die werden eben über diese Telefonketten aktiviert. Hier habe ich jetzt mal so Plakate mitgebracht, wo wir mal entworfen haben mit so gängigen Problemen. Also Mieterhöhung ist schon eher ein schwieriger Kampffeld, weil man je nach Vermieter ist es möglich, da was zu erreichen, aber bei so großen Sachen wie Vonovia zum Beispiel ist das was, wo man eigentlich sehr wenig Chancen hat. So Sachen wie ausstehende Reparaturen schon eher angehbar, Zwangsräumung auch schon wieder ein schwieriges Feld, wo viel Vorarbeit braucht. Mietkaution weg, eher einfach, weil oft kann man das sogar juristisch einfordern und man hat da eh recht und da ist relativ einfach über direkte Aktionen sowas reinzubekommen. Bei Arbeit, genau, keine Lohnfortzahlung, Krankheitsfall, kein Mindestlohn, das sind so offensichtlich Verstöße gegen das Arbeitsrecht, da kann man oft das relativ einfach erkämpfen. Ausstehender Lohn, genau, zu hohen bezahlte Überstunden auch, gefährliche Arbeitsbedingungen schon schwieriger, aber nur mal so als Beispiel. Dann eben die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und noch so eine kleine Beschreibung, was man ist, also dass man ehrenamtlich tätig ist und dass man eine Gruppe von verschiedenen Zusammensetzungen ist. Das war so ein bisschen dieses Solidarity Network, diese Idee. Ich habe hier auch noch mitgebracht, das kann man sich mal angucken, das sind noch mehr Zeug, wo man sich angucken kann. Also wir sind ja eh nicht so viele. Hier mal so ein Kampagnenablauf, also wie sowas aussehen kann, so eine Anleitung. Dann hier diese Intervention oder Aktionsform ein bisschen näher beschrieben. Und hier so einen Leitfaden, wie man so ein Treffen organisieren kann. Wir können das alles mal nachher durchgehen lassen. Dann habe ich nochmal aufgeschrieben, weil dieses Solidarity Network ist nur eine Antwort auf diese Frage, dass man eine Basis braucht oder irgendwie eine Massenverankerung. Und es gibt, größtenteils aus den USA kommt, noch viel mehr Ansätze. Ich habe auch mal ein paar hier aufgeschrieben, die wir jetzt auch noch diskutieren könnten. Oder wenn die nicht ganz bekannt sind, kann ich dann auch noch ein bisschen dazu was sagen. Genau. Das zu dem Input. Und die Idee war jetzt, dass man irgendwie so Diskussionstischchen bildet, wo man diese Idee von Solidarity Network besprechen kann. Ich glaube, es wäre ein Tisch. Und der andere Tisch kann man, glaube ich, so Sachen generell, was für andere Methoden von Basisarbeit gibt es, wo steckt ihr vielleicht auch schon drin, was macht ihr oder was ist überhaupt von dieser Idee von Basisarbeit zu halten, das könnte man in so einem anderen Tisch machen. Und ich würde so ein bisschen zwischen den Tischen wechseln und ihr könnt euch ja überlegen, ich würde sagen, der Tisch einfach Solidarity Network und hier Basisarbeit im Generellen oder andere Ansätze noch, dann könnt ihr euch ja jetzt ein bisschen verteilen und wir könnten einfach diskutieren. Schmerzen.

Ja, wir hatten ja letzten Monat schon mal berichtet, dass es dieses Jahr schon wieder ein neues Polizeigesetz in Baden-Württemberg geben soll. Die letzte Verschärfung ging ja gerade mal 2017 über die Bühne, ziemlich versteckt vor der Öffentlichkeit, also es hat kaum jemand mitgekriegt. Und darauf folgten dann auch noch neue Polizeigesetze in Bayern, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Da hat man ja wahrscheinlich etwas mehr von gehört. Das ist halt das Interessante, so Bayern, das hat riesige Wellen geschlagen mit riesigen Demonstrationen und dabei... Ja, waren wir eigentlich schon viel eher dran gewesen mit einem Polizeigesetz, was aber dementsprechend nicht so ausufernd gewesen ist wie in Bayern und in Nordrhein-Westfalen speziell. Deswegen gab es jetzt anscheinend den Bedarf, da noch ein neues Polizeigesetz anzukündigen, um da noch ein paar Bestandteile reinzuholen, die in Bayern auch geklappt haben. So unter dem Motto, wenn die das Spielzeug haben, dann wollen wir das jetzt auch. Genau, und was da besonders interessant ist, ist natürlich, wer da in Baden-Württemberg mit federführend mitverantwortlich ist. Und zwar sind das die Grünen und federführend natürlich unser lieber netter Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen. Was ich auch interessant finde, also ich habe das Zitat noch nicht gehört oder ich habe es nicht überprüft, aber ihm wird ja nachgesagt, gesagt zu haben, 2017 schon, wir sind an die Grenzen der Verfassungsmäßigkeit, wir sind so weit gegangen, wie es unsere Verfassung irgendwie zulässt. Wenn das 2017 schon war, dann könnte man ja eigentlich, dann sind wir ja schon verfassungsrechtlich drüber, eigentlich also, damit, könnte man meinen. Also entweder sind die Grenzen flexibel oder der Kretschmann ist es. Genau. Was halt auch daran interessant ist, dass sich die Grünen, wenn sie an der Regierung sind, sich an genau der gleichen Scheiße beteiligen wie jede andere Partei auch. Aber das ist leider bei vielen Menschen noch nicht angekommen, dass ihr Ruf als Bewegungspartei, so grün, links, liberal irgendwie, so Anti-Atomkraftbewegung und so, Kohleausstieg und so weiter. Vor allem Friedenspartei, was Friedenspartei. Ja jetzt halt im kompletten Kontrast steht. Genau, also spätestens jetzt müsste ja jedem Menschen irgendwie auffallen, dass die Grünen halt nicht wirklich eine bessere Alternative ist. Und bei jeder Schweinerei, was Freiheitsrechte und so weiter angeht, bei Abschiebungen und so weiter, Menschenrechten einfach dabei ist. Aber anders gesagt, es ist ein systemisches Problem und egal mit welchen edlen Zielen du auch angefangen hast, auch den Grünen will ich jetzt nicht vorwerfen, dass sie am Anfang vielleicht ihre Ideale hatten, nur wenn du halt als Spieler in diesem Spiel mitspielen willst, bist du irgendwann von den Regeln auch kompromittiert und wenn die Spielregeln sagen Kapitalismus, dann bist du irgendwann Kapitalist, wenn die Spielregeln sagen Machtstrukturen, dann hast du irgendwann Machtstrukturen in dir drin und du kannst noch so gut sein, du in dem Moment hast du verloren, wenn du dich dem Parlamentarismus unterordnest und ja. Genau, aber wir wollen ja jetzt auch nicht nur Grünbashing betreiben oder Parlamentarismuskritik, nee, das hatten wir ja schon an. Viel, genau. Genau, also zumindest gibt es jetzt im Gegensatz zu 2017 zumindest Protest. Also hat auch gerade erst angefangen. Also in Freiburg gab es ja, wie letztes Mal schon berichtet, Demos. Und jetzt gab es aber auch eine landesweite Demo in Stuttgart gestern, also den 13. Genau. 1000 Menschen waren da. Also ich hoffe, da bei folgenden Demos, wenn es hoffentlich auf jeden Fall noch welche gibt, bitte noch mehr. Also genau, also jetzt schon, halte die Augen offen. Genau, und auch andere Aktionen. Bis Oktober scheint wohl noch Zeit zu sein. Also das wird alles noch so im Hinterzimmer ein bisschen. Also nebenbei, Bayern hat 30.000 geschafft, das kriegen wir auch hin. Ja, hoffen wir es. Oder noch mehr. Also es wäre gut, wenn es diesmal verhindert werden würde und einiges, was im letzten Stand zurückgezogen wird. Genau, auf jeden Fall waren wir gestern auf der Demo und da ging auch Flyer rum, wo wir denken, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, so die ersten zwei Punkte zur Verschärfung vorzulesen, weil die zwei Punkte darauf eingehen, ja, aber ich bin ja ein unbescholtener Bürger oder Bürgerin, so, was geht mich das an? Genau, das ist halt sehr interessant an diesem Flyer gemacht, dass er halt Argumente halt auch mit an die Hand gibt von typischen Aussagen von Menschen, die nicht unbedingt ein Thema sind oder vielleicht jetzt nicht gerade kritisch gegenüber Obrigkeiten oder kritisch gegenüber der Polizei sind. Ich denke, jeder von uns kennt das ja, die Diskussion im Freundeskreis oder mit den Eltern. Und da werden halt speziell darauf eingegangen, werden Argumente an die Hand gegeben. Und gerade die ersten zwei, wie du es ja erklärt hast, haben uns da besonders gefallen. Mhm. Und da würde ich jetzt einfach mal mit dem ersten anfangen, der da so sagt. Also die Aussage ist, das sind doch alles nur Gerüchte. Ohne Gesetzesentwurf brauchen wir uns noch nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen. Flyer antwortet darauf, ja, es stimmt, dass noch keine konkreten Details zu einem möglichen Gesetz bekannt sind. Die Informationen der Kampagne beruhen auf wenigen Aussagen von Innenminister Strobel. Dennoch wird das Polizeigesetz, also PUIG, einfach da mal ausschalten, auch in Baden-Württemberg sicher einer Reform unterzogen werden. Die möglichen Änderungen beruhen auf den Absprachen der Innenministerkonferenzen und dem bayerischen Mutterpolizeigesetz, das als härtestes Polizeigesetz seit 1945 gilt. Wie das PUIG im Detail aussehen wird, ist zwar noch offen. Dass aber die grundlegenden Einschnitte in Freiheitsrechte vorgenommen werden sollen, steht außer Frage. Unsere Privatsphäre, Bewegungsfreiheit und politischen Freiräume werden durch Gesetze bedroht. Wir informieren bereits jetzt über mögliche Tragweiten und Veränderungen in der Hoffnung, dass sich möglichst viele Menschen an unterschiedlichen Protestformen beteiligen und somit das neue Polizeigesetz gemeinsam verändert werden kann. Punkt 2 heißt die Aussage: Ich habe nichts zu verbergen, denn ich halte mich an Gesetze. Warum sollte mich die Polizei dann nicht in Ruhe lassen? Der Flyer antwortet: Es wird immer wieder vergessen, dass die Verschärfung zulässt, individuelle Freiheit einzuschränken, obwohl nicht direkt gegen geltendes Recht verstoßen wurde. Vielmehr reicht bereits der Kontakt zu einer als Gefährder, Gefährderin geltenden Person aus, um eine präventive Maßnahme verhängt zu bekommen. Um als verdächtig zu gelten, genügt zum Beispiel bereits an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen oder zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Gerade durch Racial Profiling werden People of Color oft kriminalisiert. Die möglichen Gesetzesänderungen verstärken die rassistische Praxis, obwohl sie gegen den Gleichheitsgrundsatz Artikel 3 des Grundgesetzes verstoßen. Die Polizeigesetze anzuprangern bedeutet also auch, sich mit betroffenen Menschen zu solidarisieren. Allgemein, bevor wir weitermachen, vielleicht könnt ihr einiges zur Demo, die ja stattgefunden hat, aber auch allgemein über die Gesetzesverschärfung, die ja vorangebracht werden können, unter nopolgbw.org nachgelesen werden. Also nopolgbw.org. Jetzt würde ich sagen, spielen wir Musik und danach kommen wir zum Bericht. Genau, dann würden wir vielleicht auch mal zeigen, was genau in der Demo passiert ist. Und genau, vor allem würden wir euch noch mal ein paar Redebeiträge, die wir persönlich auch sehr gut gefunden sind, erzählen wir gleich noch was genauer zu. Aber freut euch darauf, aber vorher noch ein bisschen Auflockerung. Genau, bis gleich. Independent law. Thugs against revolutionaries and black to jump across. Cuts, weeks, animal harsh. Bitch, let the American prison system. Zones of government continues to check through godly oppression. No longer obligated as a people citizens. Time to stream it up to take back the strength of the arms. No longer here for self exploitation. It's our lives, our minds, our beliefs. Fuck the threats of two nations. Have nothing left on our heads. Until they die! Freedom never flies, some people never know. A movie of what's wrong, this word that I've grown. Tragedy stripped away by cops and the prison's reign. Dungeons trapped in court, what's your son to be saying? He exposed the fast staff to get a feeble race of fear. Son of a put in prison where he's now for 14 years. He fights the rights of people who fall victim to every violence. Water death because the voice of voice won't be silent. Another prison year goes by. Nothing wrong with me tonight. Not prison victimized. Nothing wrong with me tonight. Government and the FBI. Nothing wrong with me tonight. Our systems of the fucking lies. We'll keep them till they die. Ja, jetzt wie angekündigt, werden wir zwei Redebeiträge abspielen, damit ihr auch ein bisschen Inhalt habt und wir nicht zu viel uns den Mund fusselig reden müssen. Und zwar ist der erste von der Rechtsanwältin Angela Furmaniak, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, die da auf so rechtliche Konsequenzen und so eingehen wird. Und noch eine Rede von Brigitte Kiechle vom antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg, die da auch ein bisschen über die Verflechtung von unterschiedlichen Themen, dass es nämlich auch gerade Gesetzesverschärfungen im Asylrecht und so weiter gab, was wir auch in die gleiche Sparte, sage ich mal, reinlegen würden von Problematik und so weiter. Hallo, ich stehe heute hier, um aus der Sicht von Fußballfans die Ursachen und Auswirkungen der immer weiteren Verschärfungen der Polizeigesetze zu schildern. Als Rechtsanwältin begleite ich seit vielen Jahren nicht nur linke Aktivistinnen, sondern auch Fußballfans und erlebe dabei ganz unmittelbar, was es heißt, mit immer weitergehenden polizeilichen Maßnahmen konfrontiert zu sein. Viele hier werden sich gewundert haben, weshalb sich überhaupt Fußballfans, das heißt vor allem Ultras, im Bündnis gegen das neue Polizeigesetz engagieren. Und warum dafür sogar Fangruppen, die ansonsten regelrecht verfeindet sind, an einem Strang ziehen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Fußballfans sind diejenigen, die mit am häufigsten und intensivsten von polizeilichen Maßnahmen betroffen sind. Wer einmal mit einer Gruppe Ultras zu einem Auswärtsspiel in ein anderes Bundesland gefahren ist, wird wissen, was ich meine. Typischerweise bringt die Polizei bei einem Fußballspiel ihr gesamtes technisches Arsenal zum Einsatz. Bei Heimspielen des VfB Stuttgart fliegen mittlerweile regelmäßig Drohnen über Bad Cannstatt und im Stadion und die Pferdestaffel ist auf jeden Fall immer mit dabei. Und wen wundert es, dass Wasserwerfer, die nach dem sogenannten Schwarzen Donnerstag im September 2010 als einem Mann, einem Demonstranten, durch einen Wasserstrahl ein Auge kaputtgeschossen wurde, in Baden-Württemberg völlig verpönt waren, natürlich ihren ersten Einsatz wieder beim Fußball hatten. Schon im Vorfeld einer Auswärtsfahrt setzt sich die Polizei in der Regel mit dem Busunternehmen in Verbindung, um zu klären, wie viele Busse die Fans angemietet haben. Und meistens stehen am Treffpunkt dann nochmals Zivilstreifen, um zu beobachten, welche Personen genau am Start sind. Spätestens einige Kilometer vor dem Stadion werden die Busse dann in einem Konvoi der Polizei zum Stadion geleitet. Ein Abweichen von der Strecke oder auch nur ein kurzer Halt sind dann nicht mehr möglich. Nicht selten kommt es vor, dass die Busse bereits zuvor über eine lange Strecke hinweg von einem Polizeihubschrauber begleitet worden sind. Bei Ankunft auf dem Busparkplatz am Stadion werden die Fans dann häufig wieder umgehend in einen Polizeikessel genommen und engmaschig zum Stadion begleitet. Im Stadion selber ist die Polizei natürlich wieder präsent. Und immer wieder kommt es zu dramatischen Szenen und Verletzten, wenn die Polizei, häufig aus nichtigem Anlass, einen vollbesetzten Fanblock stürmt und dabei Pfefferspray einsetzt. Nach dem Spiel erfolgt dann oft eine sogenannte Blocksperre. Das heißt, die Fans dürfen über einen längeren Zeitraum das Stadion nicht verlassen, um eine Trennung der Fanlager sicherzustellen. Dass die Fans danach erneut im Polizeikessel zu den Bussen eskortiert werden und im Polizeikonvoi aus der Stadt hinaus begleitet werden, versteht sich von selbst. Und wer bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt dabei ist, kann sich oft glücklich schätzen. Im Vorfeld von sogenannten Risikospielen greift die Polizei in letzter Zeit zunehmend zum Mittel der Aufenthaltsverbote, um zu verhindern, dass Fans überhaupt zu einem Auswärtsspiel reisen können. Und ein Ultra, der nicht schon mal von einer Gewahrsamnahme oder einem Platzverweis betroffen war, dürfte schwer zu finden sein. Als wäre dies alles nicht genug, führen die genannten polizeilichen Maßnahmen in aller Regel zu Eintragungen der Betroffenen in einer der diversen polizeilichen Datenbanken, das heißt insbesondere der Datei Gewalttäter Sport, die ganz ähnlich aufgebaut ist wie die sogenannte LIMO-Datei gegen angeblich linksradikale Gewalttäter. Und die Folgen einer solchen Datenspeicherung machen sich nicht nur im Zusammenhang mit Fußballspielen, sondern auch im Alltag bemerkbar. So kann eine Treffermeldung bei einer Grenzkontrolle auf dem Weg in den Urlaub dazu führen, dass der Betroffene so lange akribisch kontrolliert und durchsucht wird, bis der Flugtermin verpasst ist. Liest man im Nachhinein die Polizeiberichte, so meint man, die Polizei habe nur mit letzter Not ein bürgerkriegsähnliches Szenario verhindern können. Viel zu oft werden diese Berichte unhinterfragt von der Presse einfach abgeschrieben, ohne dass auch nur der Versuch einer kritischen Auseinandersetzung damit zu erkennen ist. Im Gegensatz zu diesem massiven personellen und technischen Aufwand, den die Polizei bei Fußballspielen betreibt, stehen die nackten Zahlen der Polizeistatistik. Danach handelt es sich bei Fußballstadien nämlich um sehr sichere Orte. In der Saison 2018-2019 waren in Baden-Württemberg in den ersten vier Ligen bei durchschnittlich 17.500 Zuschauern pro Spiel jeweils gerade mal 0,7 Verletzte zu verzeichnen. Jedes Dorffest dürfte gefährlicher sein. Und die Anzahl der von der Polizei erfassten Straftaten geht von Jahr zu Jahr zurück. Aber warum dieser ganze Aufwand? Und warum wird die vermeintliche Notwendigkeit, hart gegen angebliche Fußballgewalt durchzugreifen, mit schöner Regelmäßigkeit von einschlägigen Sicherheitspolitikern und Polizeigewerkschaften bemüht, um härtere Gesetze, mehr Geld für die Polizei, mehr Stellen und mehr Ausrüstung und bessere Ausrüstung zu fordern? Das dürfte unter anderem damit zu tun haben, dass Fußballfans kaum eine Lobby haben. Viel zu oft werden sie unwidersprochen medial als Fußballchaoten und Gewalttäter abgestempelt und tut sich die Bürgerrechtsbewegung schwer mit einer Solidarisierung. Dabei wäre es immens wichtig, dass gerade die Bürgerrechtsbewegung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, was sich im Fußball abspielt. In Zeiten, in denen die Sicherheitsbehörden mit immer größeren Befugnissen ausgestattet werden und immer weiter aufgerüstet werden, müssen diese Maßnahmen von der Exekutive sowie der Legislative natürlich gerechtfertigt werden können. Und wer würde sich als Begründung für eine Gesetzesverschärfung besser anbieten, als eine Personengruppe, der das Image der Schmuddelkinder anhaftet und die Linken und sonstigen Engagierten irgendwie suspekt ist? Hier kommt ein ganz ähnlicher Mechanismus zum Tragen, wie das beim, in Anführungszeichen, Kampf gegen den islamischen Terror regelmäßig der Fall ist. Ebenso wie sich der Kampf gegen den Terror als Argument für ausufernde Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen eignet, weil niemand ernsthaft dagegen protestieren mag, gilt dies auch für Fußballfans. Und das Ganze mit freundlicher Unterstützung der Boulevardpresse und der Polizeigewerkschaften. Und wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen dann geschaffen sind und die Polizei mit immer besserer Ausrüstung ausgestattet ist, dann müssen die erweiterten Befugnisse in der Praxis selbstverständlich erprobt werden. Die logistische Mammutaufgabe, eine Vielzahl von Personen auf einmal erkennungsdienstlich zu behandeln und in Gewahrsam zu nehmen, kann im Zusammenhang mit Fußballspielen am lebenden Fan geübt und umgesetzt werden. Die dort gewonnenen Erkenntnisse lassen sich dann ohne weiteres im Fall jeglichen Aufbegehrens gegen staatliche Gewalt nutzen. Und so kommen im nächsten Schritt dann vielleicht Demonstrantinnen gegen den Braunkohleabbau oder Protestierende gegen einen Nazi-Aufmarsch in den Genuss der von der Polizei im Einsatz gegen Fußballfans erworbenen Fähigkeiten. Wenn man sie nur lässt, kennt die Repression kein Halten. Und die Begehrlichkeiten der Polizeigewerkschaften und anderer Freunde der Überwachung keine Grenzen. Noch lässt das Polizeigesetz in Anführungszeichen nur gegen terroristische Gefährder den Einsatz von Maßnahmen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung, das heißt der sogenannten elektronischen Fußfessel und sogenannte Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverbote zu. Und soll in Anführungszeichen nur gegen diesen Personenkreis demnächst vielleicht der sogenannte Unendlichkeitsgewahrsam angewandt werden dürfen. In einem übernächsten Schritt zählen dann möglicherweise Fußballfans zu den Betroffenen, bevor schließlich alle, die gegen Ungerechtigkeiten und gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufbegehren, in den Fokus geraten. Und aus diesem Grund gilt Nein zum neuen Polizeigesetz, Nein zu immer mehr Befugnissen für die Polizei, Nein zu immer mehr Kontrolle und Überwachung. Ich zeige meine Leistung wie der Bruder Jesse Jones. Ich zeige meine Haltung. Gedanken wie der Bruder Jesse Owens. Jesse, oh Jesse, ich hör's mir jetzt erst recht die Ohren. Jesse, erst recht die Ohren. Jesse, wir fahren nicht gekommen wie Jesse. Jesse, wir kommen mit Jesse. Jesse, oh Jesse, wir fahren nicht gekommen wie Jesse. Wir haben gewonnen wie Jesse. Wir haben gewonnen wie Jesse. Jesse, oh Jesse, wir haben gewonnen wie Jesse. Wir haben gewonnen wie Jesse. Sag ihm, wir waren nicht gekommen wie Jesse. Jesse, oh Jesse. Jesse, oh Jesse, oh. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen und liebe Aktivisten, die ihr alle hier seid. Ich muss das leider von hier unten machen, bin schon etwas älter, habe Probleme auf den Wagen zu jumpen. Aber ihr seht, ich bin schon seit vielen Jahren politisch aktiv. Und ich kann euch sagen, das, was wir auch heute wieder erlebt haben mit der Polizei hier, das verschärft sich seit Jahr um Jahr und es ist dringend nötig, dass wir dem Einhalt gebieten. Es geht hier nicht darum, wie der Bevölkerung immer wieder eingeredet wird, dass es darum geht, uns zu schützen. Nein. Die Polizei, die hier wieder aufgetreten ist, das sind nicht diejenigen, die uns beschützen. Das sind diejenigen, die Staat, Kapital und diejenigen, die Profite weiter wirtschaften wollen, die Leute hier abschieben wollen. Das sind diejenigen, die sie beschützen, nicht uns. Und deshalb brauchen wir sie nicht. Mir geht es heute darum, deutlich zu machen, dass wir natürlich gegen die Verschärfungen der Polizeigesetze hier demonstrieren müssen und noch viel mehr werden müssen, eine Bewegung von unten aufbauen müssen. Aber mir geht es auch darum, deutlich zu machen, dass wir gleichzeitig gegen die Verschärfung der Asyl- und Ausländerrechte kämpfen müssen, denn die beiden Sachen gehören zusammen. Ihr wisst bereits aus den letzten Jahren, dass viele Dinge, Abbau von Rechten, von Schutzrechten, immer zuerst an den Schwächsten der Gesellschaft und das heißt auch an den Geflüchteten ausprobiert wurde. Ich darf euch nur erinnern an das Asylbewerberleistungsgesetz, wo die Standards auf das, was man zum Leben braucht, herabgesetzt wurde, manchmal bis auf null. Die Vorläuferaktivitäten waren, um dann auch die Hartz-IV-Gesetze zu begründen. Und wir müssten eigentlich spätestens seit diesem Zeitpunkt erkannt haben, wie die Dinge zusammenhängen. Was geplant ist und was jetzt schon möglich ist, ergibt sich nicht zuletzt aus dem, was im letzten Jahr in Ellwangen passiert ist. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch diesen Vorgang verfolgt hatten. In Ellwangen, einem Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, kann auch Kaserne sagen, haben sich Geflüchtete dagegen protestiert, dass einer von ihnen abgeschoben werden sollte. In dieser Sache kam es eine unvergleichbare Hetze in den Medien, die eins zu eins die Erklärungen der Polizei übernommen haben. Nach dem Motto, die Leute sind gewalttätig, dort wurden Waffen gehortet, da wird sozusagen der Aufstand für uns geprobt. Dieser Sachverhalt hat sich im Nachhinein als völlig falsch dargestellt. Es war eine Lüge der Polizei, um die rassistische Hetze in der Bundesrepublik Deutschland noch zu verstärken. Was ist vorgefallen? Diejenigen, die vor Ort waren, konnten feststellen, ein Szenario, das wir in dieser Form selten haben. Hubschrauber haben über dem Camp sind geflogen. Spezialeinheiten haben sich aus Hubschraubern abgeseilt. Hunderte Polizisten haben gleichzeitig die Türen der Zimmer in der Unterkunft eingetreten, haben Leute aus den Betten gezogen, misshandelt und festgenommen. Und die Mehrzahl wurde dann aufgrund des Protests natürlich verlegt. Einzelne sind bereits abgeschoben worden. Aber genau das, was dort passiert ist, hat bereits gezeigt, welcher rechtsfreier Raum besteht. Und zwar ein rechtsfreier Raum, nicht wie die Politiker und die Polizei erzählt, der durch uns verursacht ist und auf den man reagieren muss, sondern ein rechtsfreier Raum, der durch Polizei verursacht wird und dem wir nicht länger zugucken dürfen. Im Rahmen der Verschärfung der Asyl- und Aufenthaltsgesetze und fast jeden Tag wird irgendwo ein Gesetz gegen die Geflüchteten verschärft, wird es in Zukunft möglich sein, jede Hausdurchsuchung durchzuführen, denn die Polizei kriegt dadurch das Recht, nach Geflüchteten, für die, die abgeschoben werden sollen, nun extrem zu suchen. Und da kommt nun auch das sogenannte Bürgerasyl ins Spiel, denn wir fordern ja immer wieder auf, uns gegen diese Abschiebungen zu wenden, gegebenenfalls auch Geflüchtete in Sicherheit von uns zu nehmen. Und das bedeutet in Zukunft auch, dass all diejenigen, die in Verdacht kommen, in Zukunft auch eine Hausdurchsuchung durch die Polizei erwarten müssen. Nein, Leute, das geht alles viel zu weit. Die Geflüchteten sind unsere Freunde, sie gehören hierher, sie sind Arbeiter, Beschäftigte, wie hier, wir hier, sie haben das Recht, hier zu leben. Alle, die hier sind, gehören zu uns und wir werden sie verteidigen in ihren Rechten. Und zum Abschluss, es gibt natürlich dazu immer viel zu sagen, vielleicht noch eines. Wir werden uns alle, wie wir hier sind, nicht einschüchtern lassen. Denn in einer Welt, in der die Profitinteressen der Konzerne stärker geschützt werden als die Würde und die sozialen Rechte von Millionen Menschen, halten wir die Legitimität von sozialen Protesten für wichtiger als die Frage nach ihrer legalen Bewertung durch die Herrschenden. Und deshalb sagen wir gemeinsam vom antirassistischen Netzwerk aus mit allen anderen, die hier protestieren, nur wer Angst hat vor Freiheit, baut am Überwachungsstaat. Und wir werden die Freiheitsrechte verteidigen, indem wir sie uns nehmen. Danke. No unity, no power. White power for white people. Black power for black people. 1967. The Black Panther Party. The movement. Freedom. Let's talk about freedom. Freedom, freedom. We will not bow down to racism. We will not bow down to injustice. We will not bow down to exploitation. I'm gonna stand. I'm gonna stand. Now this is time for free your mind and your soul. Yo, half the story has never been told. Ladies, you got to demand what you want, and what we want is respect, right? Come and take a walk with me. Close a walk with me. See what only I can see. Sisters, check this. Watch this. Let us go, set us free from Ja, jetzt wie versprochen, ein Bericht zur Demo gestern in Stuttgart. Wir waren ja da. Wir haben ja mit dem Bündnis vor Ort gegen das neue Polizeigesetz, also hier in Karlsruhe, einen Zugtreffpunkt ausgemacht und genau organisiert und sind dann da mit ein paar Leuten hingefahren, sind auch noch ein paar Leute aus Freiburg, also die waren schon im Zug, und aus Pforzheim ist sogar eine Person mit dazu eingestiegen. Und aus Freien. Genau. Und Kandel, ja. Genau, und dann sind wir zusammen nach Stuttgart auf die Demo gefahren. Ja, wir waren da auch zum Teil ein bisschen verstreut. Wollt ihr vielleicht erstmal so ein bisschen erzählen, wo ihr wart, was ihr so erlebt habt, so von Anfang mal? Ja, wir sind eigentlich erstmal angekommen und dann war so langsam erstmal sammeln, war dann doch gar nicht mal so viele Leute da, was uns leider sehr ernüchtert hat. Und dann kamen erstmal ein paar Redebeiträge und dann ging es eigentlich auch so langsam mal los. Ja, also ich war halt auch mit der Trommelgruppe, dem pink-silbernen Rhythms of Resistance, unterwegs. Als wir ankamen, ist auch mir erstmal aufgefallen, wie das ist, tatsächlich weniger Menschen, als ich erwartet hätte, gewesen sind. Deswegen nochmal der Aufruf bei den nächsten Demos, bitte mehr. Ja, ich habe von den ersten Redebeiträgen, muss ich zugeben, nicht viel mitbekommen, weil wir selber in unserer Bezugsgruppe einige Besprechungen hatten, die meine Aufmerksamkeit erfordert hat. War allerdings dann irgendwann überrascht, dass es halt auch nicht nur die üblichen Verdächtigen gab, sondern dass sich tatsächlich auch einige Fußballfangruppen dort aufgetaucht sind, die dort demonstriert haben, Hooligan-Gruppen, bis mir natürlich dann einfiel, ja klar, auch die sind davon betroffen und auch denen ist es ein Anliegen. Und es ist umso cooler, dass jetzt auch verschiedene Gruppen mit verschiedenen Motivationen gegen dieses Gesetz vorgehen möchten. Das ist unglaubliches Potenzial, oder zumindest habe ich das in dem Moment gedacht und habe mich gefreut, dass die auch da gewesen sind. Ja, genauso auch Leute von Fridays for Future, beziehungsweise den Ende-Gelände-Leute waren auch da und haben, die sind ja natürlich auch sehr krass davon betroffen im Moment. Man hat es ja auch immer mal wieder mitbekommen, so in den Medien, dass es irgendwie im Hambacher Forst mega die Übergriffe gab und die Polizei da einfach richtig reingeknallt ist und die hat natürlich auch allen Grund, irgendwie dagegen zu demonstrieren. Dann sind wir durch die Stuttgarter Innenstadt gelaufen, bei eigentlich relativ gutem Wetter und es gab ein bisschen Rauch, aber eigentlich keine weiteren Vorkommen bis dahin. Also ich hatte auf jeden Fall auch das Gefühl, die Demo der Zemo zu sehr war sehr fröhlich, freundlich, hat natürlich klar gesagt, wogegen, beziehungsweise was wir wollen, was wir nicht wollen. Aber die Atmosphäre war schön, haben eine Menge coole Menschen erlebt, haben ein paar schöne Farben in der Luft gesehen. Es war, ja, ich fand es sehr gut bis zu dem Zeitpunkt. Was natürlich, also meine Erfahrung schon seit Jahren ist, dass so bei so Antirepressionsdemos oder halt Demonstrationen, wo die Polizei auch kritisiert wird, lustigerweise immer wenig Polizeipräsenz da war. Also auch gestern in Stuttgart waren eigentlich während der Demonstration ziemlich wenig Polizei vor Ort, was man auch gemerkt hat, weil es war ein reibungsloser Ablauf, die Stimmung war gut, friedlich, außer vielleicht ein paar pöbelnde Menschen am Rande der Straße oder so, aber es gab auch positive Rückmeldungen von der Straße, also von den Gehwegen eher, wir waren ja auf der Straße. Ja, und irgendwann sind wir dann am Platz angekommen. Da gab es dann auch nochmal, also an das der war Schillerplatz, oder? Ja, die Endkundgebung. Ja. Genau. Auf jeden Fall am Justizgebäude ist vielleicht wichtig noch zu sagen. Ja, aber vielleicht greift mir jetzt vor, es gab ja noch ein paar kleinere Aktionchen neben der Demo, was vielleicht die geneigten Hörer und Hörerinnen auch interessiert. Ja, zum Beispiel wurde direkte Kritik geäußert bei den Grünen beim Büro. Da wurde anscheinend der Eingang etwas blockiert, indem man den einfach mal kurzerhand zugemauert hat, um direkt den Adressator auch mal ordentlich zu treffen. Genau, wir hatten es ja schon vorhin, dass die Grüne als Regierungspartei in Baden-Württemberg natürlich da mitverantwortlich ist. Die ja früher eigentlich auch sehr aktivistisch drauf waren, aber anscheinend haben sie da ihre Wurzeln irgendwie ziemlich verloren. Ja, jetzt waren sie dann auf jeden Fall eingemauert, das war auf jeden Fall schön zu sehen. Mich hat's gefreut. Genau, aber ja, aber wie gesagt, da haben sich so ein paar Leute von der Grünen Jugend, die lustigerweise mit auf der Demo waren, dann aufgeregt. Vielleicht hätte man das denen auch vorher mal erzählen sollen, dass ihre Partei da auch mitspielt bei der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, sie haben sich dann beruhigt. Hoffe ich mal. Ja, genau. Dann gab es die Abschlusskundgebung. Und wie sollte es anderes sein, hat die Polizei natürlich gemeint, okay, bisher war es friedlich, ist irgendwie komisch, müssen wir was tun. Haben sie dann auch erfolgreich geschafft und haben dann angefangen, Demonstranten zu bedrängen und so einen Pseudokessel aufzubauen und sind dann auch noch mit einer Truppe rein. Also für mich war es auf jeden Fall auch ein sehr prägendes Erlebnis. Vielleicht wollte ich deswegen vorhin vorgreifen, weil wir sind halt relativ zum Schluss der Demo gelaufen zu dem Zeitpunkt, sind also mit als Letztes auf diesen Platz gekommen und für uns war es schon sehr komisch, als wir auf diesen Platz kamen, sahen wir halt eine Menge Menschen vor dem Justizgebäude stehen, also ein Dreiviertel der Demo, an sich relativ friedlich aussehen, sah man aber irgendwie, wie plötzlich von der Seite gefühlt eine ganze Hundertschaft irgendwie in voller Kampfmontur inklusive Helm, Schützer etc. sich versucht haben, zwischen der Menge und diesem Justizgebäude durchzudrängen, Menschen bedrängt haben und es war ein Knistern in der Luft und es war eigentlich klar, jetzt knallt es gerade so. Und warum knallt es gerade? Die Menschen stehen da, das ist ein Kundgebungsort und hatte mich schon so ein bisschen echt aus der Fassung gebracht, so, weil ich überhaupt nicht erkennen konnte, was diese Aktion jetzt sollte. Und ja, war die Meinung, ja, es soll noch bitte zurückgehen, die Personen, die da stehen, ne? Die Personen sind zurückgegangen, die Bullen haben direkt aufgeschlossen, also da kann eigentlich nicht von einer Deeskalation seitens der Polizei irgendwie gesprochen werden, wenn man da irgendwie sagt, ja, ihr müsst zurück und ihr müsst Platz machen, aber wenn man Platz macht, dass ihr dann gleich aufrücken, ist halt irgendwie, ja. Ja, ich meine, was man vielleicht noch der Polizei irgendwie verständlich, also wo man vielleicht Verständnis zeigen könnte, da es ja, hoffentlich sage ich nichts Falsches, das Justizministerium war. Meines war's, ja. Genau, und da haben sie natürlich besonders Angst. Was ich dann aber gar nicht mehr verstehen kann, dass dann gleich der zweite Trupp irgendwie angerannt kam, ihre Kollegen und Kolleginnen unterstützt hat und dann später auch einfach schubsend und rübelhafterweise einfach mitten in die Demo reingelatscht ist und die Leute durch die Gegend geschubst haben. Und wenn das keine geplante Provokation war, dann verstehe ich es auch nicht, weil es überhaupt, also kein Mensch, mit dem ich geredet habe, hat da irgendeinen Sinn drin gesehen. Und vielleicht muss man da ja noch dazu sagen, es gab ja auch schon einen Versuch der Deeskalation von Seiten der OrganisatorInnen, die ja mit dem Lauti, der gleichzeitig als Bühne fungierte, da angefangen kam, erstmal darauf aufmerksam machte, dass es da gerade scheiße ist, was da passiert, dann aber beschlossen hat, trotzdem jetzt erstmal mit den Kundgebungen weiterzumachen, um vielleicht so die Leute so ein bisschen dadurch runterzubringen, so und wieder zur Normalität zurückzukehren. Und während diese Kundgebung lief, ist da halt, wie gesagt, der erwähnte Stoßtrupp plötzlich aufgetaucht, der sich also einmal so einen Schnitt durch die Demo gemacht hat und sich auch nicht beirrt hat lassen, Leute rumgestoßen hat. Und ich glaube, ja, das war dann auch für mich so da, wo ich überhaupt keinen Sinn mehr drin erkennen konnte. Ja, ich meine, wir können zum Glück sagen, also meines Wissens zumindest, kam es glücklicherweise zu keinen Verhaftungen und zu keinen größeren Verletzungen. Aber das Bild ist jetzt wahrscheinlich natürlich für einige Leute, die außenrum standen, da irgendwie. Ja, die bösen Linken, und das wird alles schon seine Ordnung gehabt haben. Und es gibt wohl auch einen ziemlich schlechten Artikel schon, oder hattest du gesehen? Ja, so auf jeden Fall wurde da erstmal nur ganz allgemein in diesem Artikel davon gesprochen, dass wir einen Polizeieinsatz nötig haben und es zur Auseinandersetzung kam. Es wurde allerdings auf keinster Weise auf Gründe eingegangen, sondern nur die Tatsache, dass es zur Auseinandersetzung kam, wurde geschildert, und das in mehreren Berichten, die ich gelesen habe. Und allein diese Form der Berichterstattung lässt ja schon oder regt dazu an, von den üblichen Klischees auszugehen. Und ich glaube, genau das ist gewollt gewesen mit diesem Einsatz. So dieses Image zu projizieren, es gab Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Linke. Wir gehen da jetzt nicht näher drauf ein und überlassen es der Vorstellungskraft des Lesers, wie böse die Linken wieder gewesen sein müssen, dass die Polizei eingreifen musste. Und da haben wir dann eine Legitimation, um vielleicht ein Polizeigesetz, das noch nicht ganz radikal genug ist, noch ein bisschen zu verstärken. Das ist, denke ich, der wahre Sinn hinter diesem Einsatz gewesen, Bilder zu erzeugen, die genau das, was wir kritisieren, legitimieren sollen. Genau, aber so, was wäre jetzt euer Fazit zur Demo? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre schön, wenn die nächsten Aktionen, Demos und so weiter und so fort mehr Zulauf hätten, dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit getragen wird und dass da vielleicht noch ein noch breiteres Bündnis entsteht und wirklich auch Druck aufgebaut wird auf unterschiedlichste Art und Weise. Obwohl das dann doch mit 1000 Leuten dann doch eine recht nette Demo war, aber leider. Ja, ich sehe das eigentlich genauso und hoffe auch, dass bei den nächsten Demos mehr Leute am Start sind. Ja, es betrifft halt auch einfach nicht nur Linke und Fußballfans, sondern eigentlich die komplette Bevölkerung. Und es ist wichtig, da auch seine Meinung dazu zu äußern, und zwar nicht nur im einzelnen Gespräch, sondern auch auf der Straße. Ja, auch von mir eigentlich, wie gesagt, Fazit war, die Demo war dringend nötig, die Demo war kleiner, als sie hätte sein müssen. Das sind Demos aber eigentlich grundsätzlich. Deswegen für die nächsten Demos, sagt euren Freunden, Freundinnen Bescheid, so was da gerade abgeht. Informiert euch, ich sag nochmal, nopolgbb.org, wo ihr euch nochmal einlesen könnt, so beschäftigt euch mit dem Thema, gebt eurem Umfeld Bescheid, was für eine Scheiße passiert, kommt zu den Demos und zeigt aktiv, dass wir diesen Scheiß nicht wollen, dass wir brauchen kein Polizeigesetz, wir brauchen unsere Freiheit zurück. Gutes Stichwort, oder Abschlusswort, dann würde ich sagen, damit es euch nicht langweilig wird, spielen wir nochmal Musik. Okay, okay, wir kommen zu unserem letzten Lied. Jetzt sind wir wieder alle glücklich. Das Lied ist verfassungsfeindlich. Yo! Hi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Yeah! Wenn ich groß bin, werde ich Polizist, habe ich früher gesagt. Heute bin ich zu dick, doch gebe ich Sandy nur welches bei jeder Streifenbesatzung. In meiner Freizeit geh ich meistens Anzeige erschaffen oder spiel mit dem Primo. Bier, Polizei, Auto, Demo, Vollgas in die Blockade. Also komme nicht mit Scheiß auf Kopf. Hier sind im März weg, Einsatzstab, eine Geburt. Ja! Ein 20 Bar, Wasser strahlen in diesem Antifa-Tau, wenn ich das Auge nicht. Selber schon, wenn du so aufmüßig bist. Ich mach aus dem Rotlicht ein Blaulicht mit Zirn. Rass hier ein Wurf, Knarre auf die Brust. Linke hat einen Donut, rechte hat eine Wurst. Der Schnauzbart steht, Martin Zorn laut aufgedreht. Guten Tag, dürft ihr bitte mal den Ausweis sehen. Wir wollen keine Bullenschweine. Wir wollen keine Bullenschweine. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Ich zahle mein Schutzgeld, ich zahle meine Steuergelder. Und als Gegenleistung stellt der Staat mir einen Freund und Helfer. Es wird aufgeräumt, die Jungs sorgen. Binnen Minuten für Ruhe und Ordnung. Hier, du hast einen Kumpel und der hat dein Taschenmesser. Ja. Ich hab viele Kumpels und die haben Wasserwerfer. Ja. Also was du Demonstrant, da kannst du knüppeln, wie du willst. Knüppel in das Ding verknackt, knüppel auf die Stirn. Ja, ich hab den Text jetzt verfeilt, aber das macht nichts, Leute, denn ich freestyle geil. Ich bin Super Mario, Danger Dan Freestyle-Rapper auch im Radio. Und die Jungs schämen sich, weil ich den Text nicht kann. Aber dafür sind die anderen beiden hässlich, Mann. Hier, ich bin Danger Dan und spiel eine Reggae-Band. Danger Dan, er ist der beste Mensch auf der Welt. Wir wollen keine Bullenschweine. Wir wollen keine Bullenschweine. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Mich handgreiflich, ruft die Polizei und erstatte Anzeige. Anzeige! Du bist ein Bürger, du hast Bürgerrechte. Und die Bullen helfen dir dabei, sie durchzusetzen. Wünsch dem Herrn Wachtmeister ruhig einen guten Tag. Hi. Bedank dich für den Job, den er rund um die Uhr macht. Ruf an! Ruf an! Das ist sogar kostenlos, wenn du Beef hast, musst du die Cops holen, Haus. Ruf die Polizei, wenn du den Straftat beobachtest. Ruf die Polizei, auch wenn der Täter dein Opa ist. Yo, dulde nicht das kleinste Verbrechen, verpfeif alle Menschen. Polizei ist das Beste! Antilopen, ihr werdet nicht Beamte beleidigt, ihr wird der Polizeiwagen nicht als Wanne bezeichnet. Wir kriegen Männer in Uniform, gebührend Respekt. Die Polizei ist die einzige wirkliche Gang. Doch wir wollen keine Bullenschweine. Wir wollen keine Bullenschweine. Und alle jetzt Mollys und Steine gegen Bullenschweine. Geht das Radio auf! Mollys und Steine, schmeißt es alle aus dem Fenster! Bullenschweine! Kaufalbum. Kaufalbum. Achso, und kommt zu Tribute Jam am 17.8. im Zack. Und seid nett, bitte. Keine Gewalt. Aufstehen, aufstehen, es ist wichtig, ist uns wichtig, ist uns wichtig, aufstehen. Ist uns wichtig. Ja, diesen Monat ist uns wichtig, mal wieder einige Termine, die wir euch vorschlagen wollen, wo ihr hingehen könnt. Und zwar fangen wir an mit einer Veranstaltung, die nächste Woche stattfindet, also am Mittwoch, oder wenn ihr die Wiederholung hört, übermorgen. Also am Mittwoch, den 27. Juli, findet um 19.30 Uhr im Jubitz Café am Kronplatz in Karlsruhe eine Veranstaltung zur aktuellen Lage in Rojava statt, mit dem Titel Hilfe für Rojava, der Krieg ist noch nicht vorbei. Es ist eine Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Dr. Michael Wilk. Ist ganz interessant, da wir mit dem Dr. Wilk vor 2 Jahren auch schon mal eine Veranstaltung machen wollten, was leider nicht funktioniert hat. Aber von daher freuen wir uns, dass er es nach Karlsruhe geschafft hat und da auch von seiner Arbeit erzählen wird. Dr. Wilk ist als Notarzt in Rojava, Syrien, unterwegs. Genau. Also, kommt vorbei. Ist bestimmt interessant. Unter anderem veranstaltet von der IL Karlsruhe, von der Initiative Tatort Kurdistan, Aktionskreis Internationalismus und so weiter und so fort. In Kooperative natürlich mit dem Jubitz. Wenn ihr Lust habt auf Campen, dann ist das anarchistische Sommercamp vom 5. bis zum 12. August 2019 Alte Mühle Gömnig in Brandenburg genau das Richtige für euch. Ich lese euch hier einen Aufruf dazu vor. Ein Experiment gelebter Anarchie. Das A-Camp 2019 richtet sich an alle, die sich in anarchistischen Ideen wiedererkennen oder sich für solche interessieren. Auf der Grundlage von Solidarität, gegenseitiger Hilfe, freier Assoziation und Selbstorganisation soll über eine Woche mit Anarchien experimentiert werden. Gerade in einem sich verschärfenden autoritären Gesellschaftsklima braucht es Versuche in gelebter Praxis, Freiheit, Herrschaftslosigkeit und individuelle Autonomie mit Inhalten zu füllen. Genauso werden eigene Ideen auf die Probe gestellt, um an diesen Erfahrungen zu wachsen. Die Tage des A-Camps werden gefüllt mit Auseinandersetzung, Diskussion, praktischen Workshops, Sport, Kreativen und allem, was die Leute initiativ einbringen und daraus machen. Dabei steht der Austausch, das gegenseitige Kennenlernen und das Vertiefen von bereits geknüpften Beziehungen im Vordergrund, um Perspektiven und Wege zu finden, die Überwindung der bestehenden Ordnungen voranzutreiben. Wenn wir das A-Camp als ein Experiment verstehen, als einen Zeitraum, in dem es keine ordnende Gewalt gibt, in dem Individuen aufeinandertreffen, wenn wir das A-Camp als ein Experiment verstehen, als einen Zeitraum, in dem es keine ordnende Gewalt gibt, in dem Individuen aufeinandertreffen und mit anderen Formen des Zusammenlebens experimentieren, ist klar, dass es nur Gehversuche sein können. Wir alle sind durch die Welt, in der wir leben, geprägt und können die verinhaltlichten Verhältnisse und Denkweisen leider nicht so einfach ablegen, wie wir es gerne täten. Es reicht nicht zu sagen, es gibt keine Hierarchien und alle sind frei zu tun, was sie wollen. Die Gefahr, dass sich unter dem Schein der individuellen Freiheit doch wieder gesellschaftliche Hierarchien oder Machtdynamiken reproduzieren, ist groß. Deshalb wollen wir uns auf dem Camp aktiv damit auseinandersetzen und Praktiken entwickeln, welche mit der Realität, aus der wir kommen, umgehen können. Wir schließen dabei unter anderem an feministische Kämpfe an, welche aus der Auseinandersetzung mit dem Problem verschiedene Methoden zum Umgang entwickelt haben. Siehe Awareness-Konzept. All die sich von der Beschreibung oder oben angesprochen fühlen, sollen die Möglichkeit haben, vorbeizukommen. Um das zu ermöglichen, ist für ausgrenzendes, diskriminierendes oder übergriffiges Verhalten auf diesem Camp kein Platz. Grundlage für ein bereicherndes Camp ist, dass wir alle versuchen, es nach unseren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten, ohne Machtansprüche zu stellen. Das A-Camp wird das, was jeder Einzelne daraus macht, für die Anarchie. Genau, dann kommen wir gleich zum nächsten Termin, und zwar findet am 17.08. ab 21 Uhr im P8 eine Freiraum-Soli-Veranstaltung statt, und zwar Back to the Rave mit Björn Peng und Unicorn Partisans. Björn Peng ist so beschrieben als Nihilist, Dark Rave Tunes aus Freiburg, Darkest Black Forest, wie es zumindest auf dem Flyer steht. Und die Unicorn Partisans sind Tanja und Sheng Fu. Sheng Fu hat wohl auch was mit Guts by Earshots zu tun. Drums, glitzernde Queer-Anarcha-Texte auf Deutsch, Englisch und Russisch, mit viel Witz und Ironie, Kritik und Selbstkritik gesprochen, geschrien und gesungen, gemixt mit live gespielten harten Beats, verzerrten Sounds und verspielten Melodien. Um für was diese Freiraum-Soli-Party-Kohle, die da hoffentlich reinkommt, für was die ist, wird wahrscheinlich an dem Abend selbst verkündet werden. Kommt vorbei, bestimmt supi. Und jetzt spielen wir am besten gleich noch ein bisschen Musik, dann ist es ja auch bald vorbei. Genau. Hast du gesagt? Und wegen so ein Scheiß ruckt die Polizei aus. Geht's mal am Arm erst. Das ist euch nicht Schamses. Fenster kehrt raus. Vom Hintern, ich kämpf mich oben auf. Wir sind Spielchen, wir kennst den Pech auf. Am Ausgang, es wie ein Sinken. So, war mich erst leer, so, war nicht schön zu sein. Shot! Ja, das war wieder eine tolle Sendung. Ihr könnt das Ganze unter radioa.noblogs.org nochmal hören. Und wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Genau, und schaltet natürlich in einem Monat wieder ein, wenn es wieder heißt Radio A. Um 18 Uhr bis 20 Uhr. Auf Querfunk. 104,8 MHz, dem freien Radio in Karlsruhe. Falls ihr Fragen habt oder diskutieren wollt, könnt ihr euch auch über den Blog bei uns melden. Wo soll ich das Bier hinstellen? Oh.